Am 6. August gab es in Tokio, Japan, eine Veranstaltung zur Absendung der Gebeine der koreanischen Opfer der zwangsweisen Verschleppung durch die japanischen Imperialisten. Durch mehrere Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, einschließlich der Untersuchungsgruppe über die zwangsweise Verschleppung der Koreaner und die gewissenhaften japanischen Persönlichkeiten, werden zahllose Gebeine der Koreaner ausfindig gemacht, die vor der Befreiung Koreas nach Japan verschleppt worden waren und dort während der harten Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben, Militärbasen und Kohlenbergwerken und auf den Eisenbahnbauplätzen einen elenden Tod gefunden hat. Durch die Bemühung mehrerer Organisationen ist es nun möglich geworden, die Gebeine der mehr als 30 Toten von den Gebeinen, die in einem Tempel in Tokio bestattet worden waren, an ihren Heimatorten zu beerdigen. Die Teilnehmer verharrten in schweigendem Gedenken an die Opfer.